And good morning, we are back again, Daniel and Reinhard. Hallo und guten Morgen, Daniel und Reinhard sind wieder zurück. He continues to say this. Paulus sagt weiter in Vers 16. Apply the scriptures as you teach and instruct one another. Wendet die Schrift an, wenn ihr einander lehrt und unterrichtet. With the psalms and with festive praises. Mit den Psalmen und mit festlichem Lobgesang. And with prophetic songs given to you spontaneously by the Spirit. Und mit prophetischen Liedern, die euch spontan vom Geist gegeben werden. To sing to God with all your hearts. So singt Gott mit ganzem Herzen. Guys, Leute, I have to be careful. Ich muss vorsichtig sein. How I talk about this part of the Bible. Wie ich über diesen Teil der Bibel spreche. But I will talk about it. Daniel wird darüber sprechen. First of all, apply the scriptures. Zuallererst wendet die Schrift an. You know, it doesn't help you how much you know of the scriptures. It doesn't even know how much it lives in your heart. Es hilft dir nicht, wie viel du über die Schrift weißt. Es hilft dir nicht einmal, wie sehr sie in deinem Herzen lebt. Scriptures are not for discussion and are not for intelligence, are for applications. Die Heilige Schrift ist nicht zum Diskutieren da und auch nicht zum intellektuellen Verstehen, sondern zum Anwenden und zum Leben. If you don't apply it, it's at the end of the day powerless. Wenn du es nicht anwendest, ist es am Ende machtlos. But look what he's telling us how to apply it. Aber sieh dir an, was er uns sagt, wie wir es anwenden sollen. As you teach and instruct one another. Wenn ihr einander lehrt und unterrichtet. Excuse me, Reinhard, what are you saying here? Entschuldige, Reinhard, was sagt er hier? Well, actually, I'm not saying it, it's the Bible saying it. Tatsächlich sage nicht ich es, sondern die Bibel. You know, one another. Du weißt, einander. We are supposed to teach one another. Wir sollen einander lehren. Now, I know in the original Greek, it doesn't actually say one another. Ich weiß, dass es im Originalgriechischen nicht heißt einander. It actually means yourselves, ourselves. Es bedeutet eigentlich ihr selber, wir selber. So, but here is the truth that I want to really bring home. Aber hier ist die Wahrheit, die ich wirklich vermitteln möchte. Because it would be nice if the word allelon would be in here, which actually means one another. Denn es wäre schön, wenn das Wort allelon hier stehen würde, das eigentlich einander bedeutet. But in the Greek, it's not there. Aber im Griechischen steht es nicht. But the point that Paul is making here is really very simple. Aber der Punkt, den Paulus hier macht, ist wirklich sehr einfach. That if the scriptures, the word of God that lives in our heart, wenn die Heilige Schrift, das Wort Gottes, das in unserem Herzen wohnt. If it's not going to be applied, it's not gonna teach or instruct us anything. Nicht angewandt wird, kann es uns nichts lehren oder beibringen. So we are supposed to use the psalms and the praises and the prophetic songs. Wir sollen also die Psalmen, die Loblieder und die prophetischen Gesänge benutzen. Always to teach and instruct us. Um uns zu lehren und zu unterrichten. You know, and once we understand that this, the whole point of the word of God living in our hearts. Wenn wir erst einmal verstanden haben, dass das Wort Gottes, das in unseren Herzen lebt, it actually is to teach us. Tatsächlich dazu da ist, uns zu lehren. To encourage us, to help us live the way God wants us to live. Uns zu ermutigen und uns zu helfen, so zu leben, wie Gott es von uns will. Suddenly we realize it all points back to God and not to us. Wird uns plötzlich klar, dass alles auf Gott hinweist und nicht auf uns. You see, our praise is not supposed so that we can go home and say, oh man, that was a sweet song and a sweet presence of God. Unser Lobpreis ist nicht dazu gedacht, dass wir nach Hause gehen und sagen können, da war ein süßer Gesang und eine wundervolle Gegenwart des Herrn. No, it's applied so that we can be instructed and be taught and bring God to glory. Nein, er wird angewandt, damit wir unterrichtet und belehrt werden und Gott Ehre bringen können. So we should always ask ourselves. Wir sollten uns immer die Fragen stellen. Why does the word of God have to live in my Warum muss das Wort Gottes in meinem Herzen leben? Why is it supposed to flood me with wisdom? Warum soll es uns mit aller Weisheit überfluten? Why is it supposed to instruct me and teach me? Warum soll es mich unterrichten und lehren? Why are there spontaneous prophetic songs through the Spirit? Warum gibt es spontane prophetische Lieder durch den Geist? So that at the end, as Paul says it right here, we sing a song to God with all our hearts. Damit wir am Ende, wie Paulus hier schreibt, mit ganzem Herzen Gott ein Lied singen. You see, if whenever we do anything, if it doesn't point back to him, we've done it wrong. Wann immer wir etwas tun, wenn es nicht auf ihn hinweist, haben wir es falsch gemacht. Paul told us this in Romans 11, 36. Paulus sagt uns dies in Römer 11, 36. From him and through him and to him are all things. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Do you know, there is such a fine line. Das ist so ein schmaler Grat. I do believe that everything that Jesus did on the cross, he wants us to experience it. Yes. Ich glaube, dass er möchte, dass wir alles, was Jesus am Kreuz getan hat, erleben. Ja. I believe he really wants us to have a life that's abundant. Ich glaube, dass er wirklich will, dass wir ein Leben im Überfluss haben. I believe he wants us to have a life that is amazingly victorious. Ich glaube, dass er will, dass wir ein Leben haben, das unglaublich siegreich ist. But if it doesn't go back to bring praise and glory to God, aber wenn es nicht zurückgeht, um Gott Lob und Ehre zu geben, then we've made the terrible mistakes that we are the end of the finished work of the cross and not God. Haben wir den schrecklichen Fehler gemacht, dass wir das Ende des vollbrachten Werkes am Kreuz sind und nicht Gott? And it is so in our human nature that we always want to have a consumer Christianity. Es liegt so in unserer menschlichen Natur, dass wir immer ein konsumorientiertes Christentum haben wollen. What can I get out of the new covenant? Was kann ich vom neuen Bund haben? What do I get out if the peace of God lives in me? Was habe ich davon, wenn der Friede Gottes in mir lebt? What do I get out if the word of God dwells richly in me? Was habe ich davon, wenn das Wort Gottes reichlich in mir wohnt? Ah, I get wisdom out of it, so I can make smarter decisions and my life will be better. Ah, ich erhalte Weisheit, damit ich klügere Entscheidungen treffen kann und mein Leben besser wird. No, no, no, people. Nein, nein, nein, Leute. It is the natural side effect that I will have wisdom and my life will be better and things will be more amazing. Es ist der natürliche Nebeneffekt, dass ich Weisheit haben werde, mein Leben besser wird und die Dinge fantastischer sein werden. But the whole purpose of the word of God living inside of me, being flooded with wisdom, is so that he can get the praise. Aber der ganze Sinn des Wortes Gottes, das in mir lebt und ich mit Weisheit überflutet werde, ist, damit er das Lob bekommt. At the end, it is to sing to God with all of our hearts and not to sing about my goodness. Und am Ende geht es darum, Gott von ganzem Herzen zu singen und nicht darum, meine Güte zu besingen. You know, think how many songs we sing in the church that are all about me and my happy little life with Jesus. Überleg mal, wie viele Lieder wir in der Gemeinde singen, in denen es nur um mich geht, um mein glückliches kleines Leben mit Jesus. You know, I love the songs. My favorite songs are all about his greatness. Du weißt, ich liebe Lieder und meine Lieblingslieder handeln alle von seiner Großartigkeit, von seiner Größe. How great you are, how great you are. Wie groß bist du, wie groß bist du. I love to sing about his greatness, his faithfulness, his goodness, about him. Ich liebe es, über seine Größe zu singen, seine Güte, über ihn. All has to point back to him. Alles muss auf ihn zurückweisen. See you guys tomorrow. Bis morgen.